Lilo. Vermutlich haben viele von euch schon davon gehört, dass sich einige Leute über ein Katalogfoto des Modehauses H&M aufregen. Ich dachte mir zunächst, was soll's. Irgendwer regt sich heutzutage immer über irgendwas auf, also nichts Ungewöhnliches. Aber welche Ausmaße der Vorfall und die Nachwirkungen mittlerweile angenommen haben, ist so erstaunlich, dass ich mich jetzt doch dazu entschlossen habe, ein Video darüber zu machen. Es geht um dieses Bild. Worüber könnte man sich hier aufregen? Gefällt einem die Farbgebung des Pullovers nicht? Sieht die Kapuze so aus, als wäre sie zu klein, um bequem getragen zu werden? Sind die stretchbaren Ärmelenden im Vergleich zum Unterarm zu lang? Nein, es geht natürlich um die Aufschrift des Kleidungsstücks. Coolest Monkey in the Jungle. Der coolste Affe im Dschungel. Für Aufregung sorgt dieser Aufdruck allerdings erst im Zusammenhang mit der Hautfarbe des jungen Models, denn hier wird ein schwarzer Junge quasi als Affe bezeichnet. Die Bezeichnung Affe ist gegenüber schwarzen Menschen tatsächlich rassistisch konnotiert und wird von einigen Menschen auch heute noch als abwertende Ansprache verwendet. In meinen Augen ist auf diesem Bild aber keine Abwertung zu sehen. Vor allem wenn man weiß, dass Monkey bzw. Affe in weiten Teilen des englischen Sprachraums eine gängige Bezeichnung für Kinder ist, weil diese geladen sind und rumwuseln. Meiner Meinung nach hat H&M hier eher Wert auf Diversität bei der Modelauswahl gelegt und hat den schwarzen Jungen eben einfach behandelt wie jeden anderen Jungen auch. Wer darin Rassismus sieht, sollte sich selbst eventuell die Frage stellen, ob in seinem Gehirn noch ein paar veraltete Schaltkreise geschaltet sind, die einen eventuell selbst tendenziell rassistisch machen. Oh mein Gott! Hier übrigens das ganze Foto. Oh no's, der weiße Junge ist ein Experte und der schwarze ein Affe. Da ist das Drama natürlich vorprogrammiert und das, obwohl H&M schon allein aus Imagegründen vermutlich nie absichtlich Rassismus propagieren würde. Trotzdem führt diese Aufregung dazu, dass die H&M-Marketing-Spezialisten in Zukunft wohl genauer überlegen müssen, welches Kind mit welcher Hautfarbe welchen Pullover tragen darf. Aus der Empörung über den angeblichen Rassismus entstehen so regressive Denkprozesse, die Geburtsmerkmale wie die Hautfarbe mehr in den Mittelpunkt rücken. Hätte es einen Ausschrei gegeben, wenn die Pullover vertauscht wären und der weiße Junge der coolest Monkey wäre? Geht hier die geforderte Sensibilisierung für rassistisches Verhalten nicht so weit, dass sie Unterschiede unterstreicht und damit Rassismus in gewisser Weise eher fördert als bekämpft? Dennoch führt der Vorfall dazu, dass Prominente die Zusammenarbeit mit H&M beenden wollen. eBay hat den Verkauf des betreffenden Pullovers verboten und auf Twitter gab es einen massiven Shitstorm. Das hat die Mutter des Jungen dazu bewegt, öffentlich zu sagen, dass die Leute wieder runterkommen sollen. Und sind die Leute runtergekommen? Is this allowed? Ninja Style, Ninja Style. Oh Mann. Ich hoffe, es wirkt jetzt nicht rassistisch, wenn ich sage, dass ich dieses Verhalten extrem affig finde. Statt sich erstmal mit der Sache auseinanderzusetzen, wird hier die blinde Wut direkt auf die Straße bzw. in die Läden getragen. Wie unangebracht kann man denn bitte auf etwas reagieren? Immerhin wurde wohl niemand verletzt, aber dieses Foto als Rechtfertigung für Zerstörung und Plünderung zu sehen und dabei vermutlich noch zu denken, man würde sich für eine gerechte Sache einsetzen, ist schon eine ziemlich arme Nummer. Einer meiner Lieblingssprüche ist, Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. Und diese Leute, die hier fully enraged ein paar Läden auseinandernehmen, scheinen bezüglich dieses Themas alles andere als selbstsicher zu sein. Ansonsten wäre das Foto nicht der Rede wert. Nicht alles ist rassistisch, nicht alles ist böse gemeint, nicht wegen allem muss man aus der Haut fahren und im Zweifelsfall können halt auch Fehler passieren. Everything is racist and you have to point it all out. Es ist schon relativ beunruhigend zu sehen, dass eine relativ kleine Gruppe von aufgebrachten Menschen so einen Einfluss haben kann. Wir verstehen, dass viele Menschen wegen des Fotos verärgert sind. Wir stimmen ihnen zu. Es tut uns zutiefst leid, dass das Foto so gemacht wurde. Ebenso bedauern wir die Aufschrift selbst. Daher haben wir nicht nur das Bild von allen Kanälen genommen, sondern auch das Produkt weltweit aus unserem Sortiment. Meh, verständlicherweise wird hier von H&M komplett zurückgerudert, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Normativ hätte ich mir etwas mehr Haltung erhofft und mir ein Statement gewünscht, das zumindest zum Ausdruck bringt, dass dieses Foto auf jeden Fall nicht rassistisch gemeint ist. Aber gut, stattdessen gibt es nun diese Entschuldigung. Politische Kontroversen sind eben schlecht fürs Geschäft und Image und Virtue Signaling sind für ein Modeunternehmen wie H&M natürlich von hoher Wichtigkeit, um keine Kunden zu verlieren. Und mit dieser Entschuldigung ist noch lange nicht das Ende der Maßnahmen erreicht. Das Unternehmen hat eine Managerin für kulturelle Vielfalt ernannt und bekommt nach den Rassismusvorwürfen Nachhilfe aus Südafrika. Bürgerrechtsaktivisten sollen dort H&M-Mitarbeiter für die Belange der schwarzen Bevölkerung schulen. Ich würde mich ja über all diese Konsequenzen freuen, wenn ich denken würde, dass sie für mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sorgen. Aber ich befürchte, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Der Grad der Aufregung und die empfindliche Reaktion darauf befeuern eine regressive Sichtweise, die Geburtsmerkmale wie Geschlecht und Hautfarbe wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Dinge, die eigentlich egal sein sollten. Wenn so angefangen wird, überall Rassismus zu sehen und jeder deswegen sofort angeprangert wird oder Läden verwüstet werden, statt miteinander zu reden, ist das kein Schritt nach vorne, sondern zwei Schritte zurück. Spätestens wenn es zu Plünderungen und Verwüstungen kommt, sollten sich meiner Meinung nach auch diejenigen deutlich dagegen positionieren, die mit dem Foto nicht einverstanden sind. Natürlich haben sich einige Menschen durch das Bild ernsthaft verletzt gefühlt und das ist unschön. Allerdings kann man es natürlich nicht allen recht machen. H&Ms Vorgehen, die Models unabhängig von ihrer Hautfarbe gleich zu behandeln, ist in meinen Augen alles andere als rassistisch. Trotzdem wird es von einigen als Colorblind Racism bezeichnet, also als farbenblinden Rassismus. Wenn die Hautfarbe bzw. die Ethnie eines Menschen für mich gar keine Rolle spielt und gleichermaßen wertvoll ist, bin ich nach dieser Logik also trotzdem rassistisch. Damit wird für mein Empfinden wieder Wert auf Dinge gelegt, die bei der Bewertung eines Menschen keinen Wert haben sollten. Und wenn man den Vorwurf des Colorblind Racism zu Ende denkt, steht er der Gleichberechtigung sehr im Weg. Also Freunde, veranstaltet kein Affentheater und bleibt logisch. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Dankeschön an alle meine Patrons. Neu dazugekommen sind diesen Monat Fenris, Nunaric & Luna und Mono98. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im Discord.